Er fiel erschöpft unter einen Wacholderstrauch und sank in tiefen Schlaf. Und in diesem Schlaf erlosch die Erinnerung in ihm, dass er einst hatte Geschichten erfinden können. Die ganze Nacht hindurch sah er ein einziges Traumbild vor sich, das nicht weichen wollte und sich auch nicht veränderte. Atreo mit der blutenden Wunde auf der Brust stand da und sah ihn an, reglos und ohne Worte. Von einem Donnerschlag geweckt, fuhr Bastan in die Höhe. Tiefste Finsternis umgab ihn, doch all die Wolkenmassen, die sich seit Tagen angesammelt hatten, schienen in wilden Aufruhr geraten zu sein. Ununterbrochen zuckten Blitze, die Donner polterten und grollten, dass die Erde bebte, der Sturm heulte über die Heide hin und her und bog die Wacholderbäume zu Boden. Regengüsse wehten wie graue Vorhänge über die Landschaft. Bastan erhob sich. In seinen schwarzen Mantel gewickelt stand er da, das Wasser lief ihm übers Gesicht. Ein Blitzstrahl fuhr direkt vor ihm in einen Baum und spaltete den knorrigen Stamm. Die Zweige gingen sofort in Flammen auf. Der Wind fegte einen Funkenregen über die nächtliche Heide hin, den die Wassergüsse sofort erstickten. Bastian war von dem fürchterlichen Krachen auf die Knie geworfen worden. Nun begann er mit beiden Händen die Erde aufzugraben. Als das Loch tief genug war, band er das Schwert Sikander von seiner Hüfte und legte es hinein. »Sikander«, sagte er leise in das Sturmgeheul, »ich nehme für immer Abschied von dir. Nie wieder soll Unheil kommen durch einen, der dich gegen einen Freund zieht. Und niemand soll dich hier finden, ehe vergessen ist, was durch dich und mich geschah.« Dann grub er das Loch wieder zu und legte zuletzt Moos und Zweige über die Stelle, damit niemand sie entdecken sollte. Und dort liegt Sikander noch heute. Denn erst in einer fernen Zukunft wird einer kommen, der es ohne Gefahr berühren darf. Doch das ist eine andere Geschichte und wird ein andermal erzählt werden. Bastian ging durch die Dunkelheit fort. Das Gewitter ließ gegen Morgen nach, der Wind legte sich, der Regen tropfte von den Bäumen und es wurde still. Mit dieser Nacht begann für Bastian eine lange, einsame Wanderung. Zurück zu den Weg- und Kampfgenossen, zurück zu Xayide wollte er nicht mehr. Er wollte jetzt den Rückweg in die Menschenwelt suchen. Aber er wusste nicht, wie und wo. Gab es denn irgendwo ein Tor? Eine Furt, eine Grenzscheide, die ihn hinüberführen konnte? Er musste es sich wünschen, das wusste er. Aber darüber hatte er keine Gewalt.